Ei, ei! Geht das nicht lauter? Ei, ei! Ei, ei, sagt dann! Oh! Hallo und herzlich willkommen zum 87. Conancast. Heute geht es endlich um den Detektiv auf hoher See und zwar nicht in einem Audiokommentar, sondern in einem regulären Themenpodcast. Und zwar präsentieren wir euch heute die beiden Anime-Filmcomics Detektiv auf hoher See 1 und Detektiv auf hoher See 2. Und ich bin nicht alleine hier, denn mit dabei ist auch, wie gewohnt, unser Stammmoderator Olli. Hallo Olli. Hallo Philipp, hallo liebe Hörer, ich freue mich darauf, heute mit euch die beiden Farbcomics durchzusprechen. Genau, und ich begrüße auch den Stammmoderator bzw. Stargast, Entschuldigung, Kevin. Hallo Kevin. Hallöchen Philipp, hallo Olli, hallo alle anderen, die hören, sehen, was auch immer. Sehen und staunen, genau. Und fühlen. Alles, mit alle fünf Sinne benutzen, ja. Um diesen Band zu erleben. Ja, es sind ja zwei Bände zum 17. Detective Conan Kinofilm, der in Deutschland vor einem Jahr hier erschienen ist. Da haben wir auch einen Audiokommentar zu gemacht, wie ich gerade eben schon kurz angeschnitten hatte. Und ja, da wird euch jetzt Kevin nochmal kurz erzählen, worum es denn in dem Film geht, beziehungsweise in den Anime-Film-Comics, die ja von dem Film handeln und den sozusagen 1:1 umsetzen. Genau, tatsächlich gehen diese Anime-Film-Comics den Film zum Comic, oh, schwierig, den 1:1 wieder. Das heißt, was wir im Film gesehen haben vor einem Jahr, sehen bzw. lesen wir auch heute oder wann auch immer ihr den lest, in den Comics. Es geht nämlich darum, dass ja Conan und Co. bei einem Seemanöver teilnehmen dürfen von einem Aegis-Zerstörer der japanischen Supermarine. Und während dieses Manövers machen sie eine Übung, führen sie eine Übung vor. Diese Übung wird jedoch dann schnell zu einem außergewöhnlichen Ernstfall, bei dem man glaubt, es würde sich ein feindliches Schiff nähern. Da ist man dann unsicher, ob man oder wie man reagieren soll, denn eine Reaktion könnte folgenschwere Folgen herbeirufen. Es wird vom Kriegszustand geredet. Denn es ist klar, wenn jetzt zum Beispiel in Japan ein Schiff einer anderen Nation angreifen würde, möglicherweise unbegründet oder versehentlich, das wäre natürlich fatal für jegliche Beziehungen der beteiligten Länder oder kulturellen Spezies, die da mit einspielen. Und so macht man sich natürlich Gedanken um den Vorfall, um weitere Vorfälle, die dann auch noch überhand nehmen, um eine Person namens X. Dieser X oder diese X ist nämlich dabei, an streng geheime Informationen genau über diesen Aegis-Zerstörer zu kommen und nicht nur an diesen, es gibt nämlich mehrere und würden diese Informationen an feindliche beziehungsweise an andere Organisationen oder Länder gelangen, die nicht in einer friedlichen Beziehung zu Japan sind, dann könnte das ja, folgenschwere Folgen haben. Richtig, die würden zum Beispiel Japan in einem, beispielsweise bei einem Angriff, nicht nur alt aussehen lassen, sondern daher auch dann alle Taktiken und Bewegungsprofile dieser Schiffe offen stünden, wären sie auch hilflos ausgeliefert. Und auch noch die Küstenwache ist dabei. Also das spielt wirklich alles mit rein, um diese, wie ich damals dachte, weil es so passte, um diese kleine Geheimdienstaffäre so richtig noch einmal zu retten, denn tatsächlich ist auch das Verteidigungsministerium involviert, da sind alle Leute dabei, die wichtig und unwichtig sind, dabei. Schlussendlich geht es dann darum, natürlich X zu fassen. Der Film oder ein Comic muss noch ein wenig aufgedröselt werden. Wie macht man das? Klar, man nimmt noch ein bisschen vom Professor Agassa. Quiz natürlich. Man nimmt TNG und Kasua rein, die anderswo ermitteln. Fallbezogen natürlich. Die Detective Boys nehmen wir mit rein. Detective Boys. Ja. Marco Grohwitze, alles, was man eben so braucht. Genau. Ich denke, ich habe das jetzt so ein bisschen aufgedröselt. Was fehlt noch? Philipp? Olli? Eigentlich nichts. War doch wunderbar, oder nicht? Vielen Dank. Ja, es gibt einen Hubschrauber. Bomben. Bomben. Die habe ich wirklich vergessen. Ja, Bomben. Ja, ansonsten also ein lohnenswerter Film. Wenn ihr den Film noch nicht kennt, könnt ihr jetzt eben diese Anime-Film-Comics lesen. Oder wenn ihr nur die Anime-Film-Comics lest. Eins habe ich auch noch vergessen. Ein spannendes Ende mit dran, würde ich sagen. Ja, genau. Dramatisch, wie immer, wie es ausgeht. Dramatisch, emotional. Nee, wie heißt es immer im Film? Hinten. Spannend, mitreißend, bis zur letzten Minute. Ja, oder so. Genau. Irgendwas steht da jedes Jahr. Bis schon. Zur letzten Seite praktisch. Ja. Okay. Naja, gut, jetzt haben wir diesen Film hier als zwei Anime-Comics präsentiert bekommen. Die kosten ja, um mal die Rückseite des Bande oder der Bände vorwegzunehmen, jeweils 7,99 Euro. Sind wie gesagt zwei Teile, also insgesamt 16 Euro für den gesamten Film. Als Anime-Comic eben, also zum Lesen. Dafür aber komplett in Farbe. Und das ist nicht irgendwie irgendeine Farbe, sondern ich finde sehr gute Farbe. Also ja. Hat mir sehr gut gefallen. Aber ich würde sagen, wir bleiben mal beim Cover vorne und fangen damit an. Darauf ist ja das altbekannte Motiv zu sehen, das wir schon vom 17. Film kennen. Groß Gosho Aoyama präsentiert, Egmont Manga-Logo, die 1 oben, beziehungsweise die 2. Und dann das Detective Conan-Logo in einem roten, beziehungsweise blauen Schriftzug. Und oben drüber Anime-Film-Comics, ohne Bindestriche. Ja, jede Nacht höre ich ihn im Schlaf murmeln, wie er da Anime-Film-Comics macht die Bindestriche rein, macht die Bindestriche rein. Das tut wirklich weh. Egmont Manga, ein Appell an euch, Bindestriche in der zweiten Auflage rein. Nein, natürlich nicht. Das wäre ja... Mehr als die Bindestriche stört mich vielleicht eher so die Tatsache, dass wenn man den ersten Band vor sich liegen hat und drauf guckt, steht Anime-Film-Comics. Es ist ja in dem Moment nur ein Comic. Ja, der nächste kommt ja noch. Darauf verweist er die 1. Ah, stimmt naja, natürlich. Wenn da steht Anime-Film-Comic, dann könnte man denken, das ist ein Band und dann 2 wäre der nächste Film oder so. Naja, aber der andere ist ja auch ein Comic, also. Ja. Die Anime-Film-Comics sind eine Serie, würde ich meinen. Die Rubrik. Ja. Aber ein guter Einwand, da kann man sich natürlich streiten. Und auch Edmund Manga wird sich wahrscheinlich in den Redaktionshallen gestritten und gezofft haben. Genau, und um die Bindestriche. Tagelange Sitzungen haben sie geführt. Ja. Ob da Bindestriche rein soll oder nicht und haben sich dann für die falsche Variante entschieden, die mich nicht mehr schlafen lässt. Ja, ansonsten noch die Detective Boys laufen auf dem Cover über Wasser, aber das ist ja auch nichts Neues. Die sind ja praktisch gottgleich. Auf der Seite sieht man dann... Abgöttlich doof. Auf der Seite sieht man dann auch wieder alles, was man braucht. Gosho Aoyama präsentiert. Detektiv Conan, Anime-Film-Comics, Detektiv auf hoher See. Und oben die beiden Logos in blau, obwohl das eine ja rot hätte sein müssen, finde ich. Aber da war es blau. Naja, für die Kontinuität ist es endlich okay. Ja, ist okay. Aber unten ist es ja auch schon blau und rot bei Detective Conan. Du hast unrecht. Aber vielleicht durften sie das Logo in der Farbe nicht verändern. Und ich habe auch nicht das Original zur Hand. Dort wird es wohl auch blau gewesen sein. Ja, kann gut sein. Möglicherweise. Lässt sich drüber spekulieren. Dann schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir im Schlüsselloch ja zweimal Detektiv Conan. Also Conan Edogawa mit seiner coolen Ausrüstung. Als Kapitän, oder? Ja, mit drei Streifen. Zahlreichen Streifen und Sternen und Hüten. Orden hat er auch, kann man sehen. Ja. Und eine Kirschblüte. Also er ist, sagen wir mal, der höchste Offizier Japans. Er ist der König der Weltmeere. Genau. Ein Mann-Armee. Das One Piece hat er auch schon gefunden. Genau. Das war direkt unter dem versunkenen Kriegsschiff. Ja. Beim X war's, wie bei Schatzsuchen üblich. Nein. Hinten noch zwei nette Einleitungstexte, wie ich finde. Das 17. Kinoabenteuer Conans in 2 Bänden und Vollfarbe und dann ein kleiner Text. Da hatte ich ja schon überlegt, oh Mensch, beim zweiten Band wird bestimmt der Einleitungstext zum ersten verwendet. Dachte ich auch, ja. Ah, haben sie gut gemacht. Also mir gefallen deine Texte. Ist in Ordnung. Genau. Die Mauer sonst, wie gesagt, hinten und 7,99 beziehungsweise in Österreich 8,30 Euro pro Band. Oder 8,20 Euro beim zweiten, ja. Beim ersten. Sehe ich beim zweiten. Was? Wieso kostet das 8,20 Euro? Das habe ich auch nicht gesehen. Sehe ich jetzt gerade erst. Das ist ja katastrophal. Wie kommt denn sowas zustande? Ja, wenn ich so vergleiche, ja, Band 2 ist noch um 2 mm dünner, oder? Ja, 2 Seiten weniger. Also kostet eine Seite 5 Cent, gut zu wissen. Ja, das sind immer hunderte Seiten, müssen wir dann, nein, das Geheimnis werde ich ein anderes Mal lüften. Das ist erstaunlich. Ja, das ist echt erstaunlich. Ja, Galileo Mystery wird ermitteln. Dann beginnen wir damit, den Anime-Film-Comic, also den ersten, mal aufzuschlagen. Und was da direkt mir auffiel und was mich ein bisschen gewundert hatte, ja, es geht ja direkt los. Ja. Was ist denn das? Ja. Also normalerweise erwartet man ja irgendwie eine leere Seite oder sonst was, aber es geht hier direkt ohne Papierverschwendung geht's los. Zack, der Film beginnt. Dann irgendwann kommt dieses große, doppelseitige Cover, was ich sehr schön finde. Und dann geht's einfach direkt weiter mit dem bekannten Text aus dem aus jedem Film Ich bin Shinichi Kudo über Oberschuldetektiv, als ich mit meiner Freundin, Klassenkameradin Ranmuri im Vergnügungspark war. Bla, bla, bla. Ihr kennt das Ganze. Das kennt ihr. Ansonsten solltet ihr einen Film schauen oder aufhören, diesen Podcast zu hören. Oder gerade erst jetzt den Podcast hören, weil ihr was lernen müsst. Nein, also das kennt man. Und dann geht's eben weiter mit dem Film, geht direkt los. Alles in Farbe, wie gesagt. Und dann endet der Band irgendwann mit einem sehr interessanten Cliffhanger, oder nicht? Der Cliffhanger wurde ja so angesetzt, dass sich alle zusammentun. Die Küstenwache, die Polizei mit Meguret und so weiter und Gefolge, mit der Frau von Geheimdienst und der Schiffs... Alle einfach, alle. Alle. Alle schließen sich zusammen mit Conor Mori, was keinen Sinn ergibt, aber Hauptsache ist passiert. Und ich finde, das ist nicht gut. Man hätte den Cliffhanger dann machen müssen, wo sich alle noch streiten. Und wo nicht klar war, oh Scheiße, ja. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Alle so, nein, jetzt, das können wir nicht sagen. Und nee, also, die Küstenwache und nein, Moment mal, ihr müsst das hier sagen, sonst brechen wir das ab und übernehmen das selber und hier, bam. Aber die machen erstmal Frieden und wenn alles schön ist, dann hören die auf. Oh, langweilig. So will ich das nicht. Im Zoff hätten sie aufhören müssen. Wie geht's weiter? Können sie sich noch einigen? Können sie sich zusammenschließen, um X zu fangen? Ja, aber selbst sowas gibt's ja nicht. Die Dramatik gibt's nicht. Also die Dramatik ist hier ja eigentlich, dass sie gesagt haben, ja, wir haben den Takegawa gefunden und jetzt ist ja der Cliffhanger, oh, schaffen sie das jetzt, den zu fassen? Ja, naja, naja, ich muss sagen, ich habe ja die beiden Bände am Stück gelesen, also dieser Cliffhanger ist mir nicht im Kopf geblieben. Deswegen, wenn man es flüssig liest, tut es natürlich nicht weh. Und ich meine, irgendwo müssen sie auch einen Cliffhanger machen, denn man kann ja den Film nicht umschreiben, sondern man muss ihn ja 1:1 wiedergeben. Das hatte dieser Anime-Film-Comic so an sich. Demnach, also ich find's okay, jetzt nicht der allerbeste Cliffhanger. Da sind die im Conan-Manga, also im normalen Conan-Manga, also normal, ne, schon besser. Ja, aber ich find's auch nicht schlecht gewählt. Also man kann es ja auch von der anderen Seite beleuchten und dann sagen, jo, jetzt haben sie sich alles zusammengeschlossen, jetzt muss das ja was werden. Also ich fände es andersrum deutlich spannender, aber da scheiden sich die Geister. Außerdem möchte man ja auch zwei ungefähr gleich dicke Bände machen. Ja. Und das wird wohl die genaue Mitte gewesen sein. Und da hat man dann gesagt, okay, ab hier und ja, komm, nicht ja. weiter. Von daher, man hätte ihn natürlich auch setzen können, als Ran ins Wasser gefallen ist. Aber dann wären die Bände unterschiedlich dick. Ja, das wäre ja ein bisschen spät, ne? Also. Aber das wäre natürlich dann aber, boah. Da würde jeder Band 2 kaufen. Ja. Auch wenn er 30 Euro kostet. Nein. Ja, was ja ansonsten noch auffiel, also jetzt schon beim ersten Band, war bei mir persönlich diese enorme Farbvielfalt, die in diesem Band vorhanden ist. Ich dachte ja irgendwie, ja, das ist ein normaler Schwarz-Weiß-Comic, nur eben in Farbe. Aber hier hat man ja wirklich enorm viele Farben eingesetzt, auch um diese ganzen Sprechblasen immer farblich zu hinterlegen. Die waren dann mal blau, mal grün, mal rot. Und auch diese ganzen Sound. Aber blau ist ja immer so, wenn Pollen dämpft oder so. Ja. Das haben wir schon schlau gemacht, wie ich finde. Sehr gut. Auch immer, wenn in einem Bild jemand anders verspricht, der gar nicht im Bild zu sehen ist, haben die es auch farblich markiert und solche ganzen Gimmicks eben benutzt, wo ich mir dachte, fast ein bisschen zu viel des Guten. Und auch diese ganzen Soundeffekte, so Swoosh und Bam und Dumm und... Die sind auch im normalen Mann. Ja, klar. Die sind aber auch hier immer in Rot und Blau und Grün, wo ich dachte, die kann man doch eigentlich auch schwarz lassen oder was ich was. Und die wurden aus Japan vorgegeben, wie man sieht. Ja. Die sind ja grün oder... Was mich da aber sehr stark stört, da hat man sich nicht die Mühe gemacht, zu retuschieren. Ich habe mal mit einem Edward-Manga-Mitarbeiter gesprochen und er sagte mir tatsächlich, bei Conan, den normalen Bänden, wird immer retuschiert. Also wenn da Kanji zu sehen sind, weg damit. Und das deutsche Pendant dazu, also ein Dash oder Wusch oder Zoll. Also wenn der bestes Beispiel ist ja, wenn eine Leiche gefunden wird, dann schreit dran A, ja. Dann sind diese ganzen Hiragana oder Katakana A zu sehen. Und dann macht man das eben im Deutschen weg und macht dann die lateinischen Buchstaben. Was ich toll finde. Hin. Das ist toll, erstens, und zweitens auch teuer, wie man mir sagte. Also, da ist ja Retuschierarbeit und es muss auch wirklich passen, weil wenn es nicht passt, dann guckt das japanische Symbol hervor oder du schneidest irgendwie falsch ab oder so. Da muss man schon das richtig machen, ja. Andererseits, im ersten Band fiel mir auf, eine Meldung wurde aber sehr gut recherchiert. Ich schlage kurz die Seite auf, denn der Manga hat Seitenzahlen. Ja, sehr schön, finde. Ja, sehr. Bringt zwar nichts, weil man vorne kein Inhaltsverzeichnis hat oder so, auf welcher Seite welches Kapitel losgeht, aber sehr schön. Hier auf Seite 21 im ersten Band, da wird oben rechts der komplette Flyer einfach mal lokalisiert. Genial. Das war nicht mal im Film der Fall. Tja, Kase. Nein. Ja. Aber auf Seite 20 daneben die Zeitung von Kokoro. Die nicht. Nee. Die ist wahrscheinlich nicht relevant genug. Tja. Möglicherweise. Aber es ist ja auch so, wenn die Charaktere vorgestellt werden, haben die unten immer so eine schöne Namensbox mit dem japanischen Schriftzeichen drin, wo dann unten drunter eben mit dem Sternchen vermerkt ist, wie er denn wohl heißt, falls man die japanische Schrift nicht lesen kann, so wie ich. Soll vorkommen, ne? Aber in Band 2 habe ich auch einmal gesehen, da stand es dann doch drin, also in der deutschen Umschrift oder lateinischer Umschrift, wie der Name denn heißt. Aber auch nur ein einziges Mal ist mir aufgefallen. Es war dann auch ein bisschen komisch. Also wirkt so ein bisschen, als hätten sie ein paar Sachen gemacht, paar Einzelheiten, aber den Großteil dann doch nicht. Das war dann irgendwie ein bisschen inkonsequent. Ja, genau, inkonsequent, das ist das Wort, ja. So wirkt alles ein wenig. Hier machen wir es mal und da doch nicht. Ja. Also ist ja ein gemischtes Gefühl für mich jetzt, ne? Auf einer Seite toll, dass der Flyer übersetzt wurde, auf der anderen Seite... Da hätte man ja auch alles... Ja, man fühlt sich ein bisschen belogen irgendwie. Also... So ein halbes Paket halt, ne? Draußen steht 100% und dann kommst du 50. Man freut sich einerseits, oh, die Hälfte ist drin. Auf der anderen Seite, naja, aber die andere Hälfte fehlt. Ja. Andererseits weiß ich von Josef Scharnel, der ja unser Star-Übersetzer ist, wenn es um Detective Conan oder My Little Pony geht, hat erzählt, dass er, also Übersetzer, ne, dass er nur wenig zu tun hatte, nämlich hat er nur, wenn er den Film kennt, dort gab es ein paar ganz kleine Fehler, zum Beispiel als es so an die Meilen, Seemeilenangaben ging, die hat er korrigiert im Anime-Film-Comic. Ansonsten, ja, habt ja ein 1:1 Erlebnis. Ja, was mir sonst auch noch aufgefallen ist, neben der 1:1 Übersetzung, sag ich mal, Übernahme aus dem Film, sind ja auch viele Bilder identisch. Also man hat die natürlich direkt aus dem Film genommen und reingepackt. Aber was sonst auffällt, viele Bilder werden auch doppelt und dreifach genutzt, nebeneinander direkt, um dann dort verschiedene Sprechblasen draufzupacken. Also praktisch ein Bild dreimal hintereinander. Und dann sprechen eben drei verschiedene Personen, die auf dem Bild zu sehen ist, weil man es anders nicht hinbekommt. Aber genau, ich finde, es fällt gar nicht mal so auf, weil die Sprechblasen anders sind. Ja. Also, ja. Was ich aber noch zu den Farben sagen will, ich, erstmal, super plus, ich habe mir schon oft gesagt, ich habe so eine Art lustiges Taschenbuchniveau erwartet und auch gezittert, aber die Farben sind toll. Ist kalt, Kevin? Sind ein bisschen schon, macht man die Heizung. Ist auf neu übrigens hier, die Heizung. Die Farben sind, wie Philipp schon sagte, facettenreich. Allerdings kommt es mir oft vor, ich würde so ein, vor allem bei dunklen Bildern, so eine Art Bildrauschen haben, wie bei meinem alten iPhone, wo wenn ich da ein Foto mache, irgendwie bei dunklen Umgebungen so ein kleiner rieseliger Schneesturm Einzug gefunden hat. Ob das jetzt drucktechnisch bedingt ist? Ja, wahrscheinlich. Oder ob du zu wenig Licht anhattest? Ja, nein. Wahrscheinlich. Nein, das nicht. Ja. Ich meine, Qualität bedeutend besser als erwartet, aber wenn ich an die Farbseiten von Kaito Kid zurückdenke oder auch von Wand 84, das war nochmal eine Schippe höher. Allerdings kostet der Film ja nach wie vor, der Comic nach wie vor nur 7,99 €, von daher möchte ich mal hier den Mund nicht allzu weit aufreißen und schließe ihn hiermit. Ja, Olli, wie haben dir denn die Farben gefallen? Bist du zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Also, die Farben sind deutlich super erkennbar und Farben halt, ne? Tolle ja, Sache. Boah. Man könnte meinen, Ema hat die Farben erfunden. Man ist immer noch so geflasht davon, dass man halt alle Gesichter, Augenfarben und so alles in Farbe sieht. Und das ist, ja, das ist, das kennt man so nicht. Und deswegen, ja freut mich das sehr. Und ich kann da auch keine Kritik jetzt dran finden. Ja, wie gesagt, keine Kritik. Also ist mir jetzt nicht aufgefallen, was Kevin okay. da angesprochen hat mit den Bildern. Und ich erinnere mich da nur manchmal an manchen Conan-Band, wo in den Schwarztönen diese Punkte drin waren. Aber das ist hier ja auch nicht der Fall, zum Glück. Es gibt ja kaum Schwarz. Naja, alles Farbe, ne? Weil es bunt ist, ja. Naja, aber die Haare von Conan zum Beispiel und so, die sind ja auch dunkel und ein farbiges Schwarz. Ja. Nee, aber da finde ich, ja, wirklich haben sie gute Arbeit geleistet. Gerne auch mal im normalen Band so. Ja, das wäre, da muss man sich an Gosho Aoyama wenden, da können wir noch eine Postkarte hinschicken. Ja, oder wir machen eine Fanaktion draus und gehen so immer nach Köln und malen sie aus, genau. Das wird angescannt. Von Japan natürlich nicht abgesegnet. Wir machen es trotzdem und dann haben wir erstmal eine Strafzahlung an der Backe und vermutlich einige Freunde weniger. Aber es wäre ein schöner Versuch. Joa. Muss ja keiner erfahren. Ansonsten hinten in Band 1 ist ja noch dann am Ende, nachdem der Cliffhanger kommt, den Kevin nicht so ganz überzeugend findet, geht es direkt weiter mit einer Werbung für den Originaldetektiv Conan-Manga. Ist ja auch klar, kann man gut machen. Was mich am Anfang ein bisschen wunderte, die ist nämlich auch in Farbe, die Werbung. Und fehlerhaft. Ein, ja, sehr katastrophaler Fehler. Shinichi. Kudo. Ja, kann natürlich passieren. Sollte aber nicht passieren, genau. Ja, ansonsten farbige Werbung sieht man auch selten. Und Werbung für den 17. Film natürlich, den man sich kaufen kann bei Kase. Jetzt auf DVD und Blu-ray. Und ein QR-Code zum Trailer, falls man den noch nicht kennt. Oh, den schaue ich mir gleich an. Und auf der letzten Seite dann das Impressum. Ohne Hinweis, dass man den Manga doch bitte andersrum lesen sollte. Sehr verwunderlich. Stimmt, ja. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass das fehlt. Also ja, eine andersrum, Seite mehr, ja. Dann wäre schon das Limit überschritten. Dann wäre der Cliffhanger wieder anders. Ja, also hinten das Impressum. Wir kennen die alle. Steffen Hauto, Claudia V. Will, Philhauer. Und Theresa Lindenstrut. Ja, erste Auflage habe ich hier in der Hand. Ihr wahrscheinlich auch. Ich habe die Nullte. Ja. Ist 2015 gedruckt worden. Genau, was ein Wunder. Verblüffend, ja. Ja, und dann geht es direkt weiter mit Band 2, der ja nicht rot ist, vorne beim Detektiv Conan-Logo, sondern blau, daran schon zu erkennen, beziehungsweise an der 1 und der 2, wer nicht so viel bezahlen anfangen kann. Oder Farben. Ja, wenn man den aufschlägt, fällt direkt auf, hier gibt es ja diesmal ein alternatives Cover sozusagen, beziehungsweise das Cover einfach vorne drauf, innen drin. Und dann, was ich sehr schön fand, ein zweiseitiges Was bisher geschah. Grandios, falls man den ersten Band, falls er schon lange zurück ist, dass man ihn gelesen hat, was ein, aber eigentlich nicht sein darf, denn der erscheint ja einen Monat später und man wird ja die beiden Bände nicht mit einem Zeitabstand von 6 Monaten kaufen oder ja, so. Ja, Moment mal, also das sagen wir jetzt, weil wir Fans sind. Ja. Allerdings gibt es auch andere Menschen, die Mangas mal so oder so kaufen. Ja, aber und nach einem Band, da kann man den Band 1 auch gleich nochmal lesen, bevor man das, was bisher geschah, liest. Aber sagst du? Sag ich. Aber vielleicht gibt's andere, die das anders sehen. Also ich finde diese, was bisher geschah, Zusammenfassung gut gelungen. Das trifft's auch sehr gut, muss ich sagen. Was ein bisschen komisch war, waren ja die Texte, die so hochkant und schräg geschrieben sind. Ja. Ich wette, das war im Japanischen ganz genau ja, so. Ja, im Japanischen war von oben nach unten, weil die das ja so schreiben. Aber, ne? Aber es ist ungewohnt, aber ist natürlich logisch oder nachvollziehbar, dass sie es so machen. Demnach kein Vorwurf, nur ein Hinweis. Und dann geht's direkt ohne Umschweife weiter mit dem Anime-Film-Comic. Was auch okay ist. Ja, das passt gut dazu. Und dann geht's eben bis zum Ende durch. Und am Ende erwartet uns dann nichts. Zwei weiße Seiten. Ja, für Notizen und so. Ja. Wenn ihr ein Autogramm mal von Josef Schanel oder so bekommt, das muss da rein. Genau, auf den zwei leeren Seiten am Ende des Bandes, wo es ja auch jeder sieht. Ansonsten, was auch aufgefallen ist, hinten bei dem Impressum, das ja einmal in Rot und einmal in Blau gehalten ist, je nach der Farbe des Bandes. Ja. Ist der Band blau, ist es Impressum rot. Ist es Impressum rot? Echt, stimmt. Ich dachte, das wäre einheitlich. Nee. Oh Gott. Ja, danke für den Hinweis. Aber was mir aufgefallen ist, sind die Logos, Detektiv auf hoher See, beziehungsweise Private Eye in the Distant Sea, einmal auf Englisch im ersten Band und hinten dann einmal auf Deutsch. Detektiv auf hoher See im zweiten Band. Verblüffend. Da ändert sich die Sprache. Ja, beim ersten Band hat auch die Lizenz gefehlt, um das Bild zu bearbeiten. Ja, ja. Und beim zweiten Band haben sie... Nee, keine Ahnung. Egmont Foundation ist ja sowieso ehrenamtlich oder was auch immer. Eine gemeinnützige Stiftung. Ja, aber auch hier kein Hinweis. Nee, auch wieder kein Hinweis. Und nicht mal Werbung, kein gar nichts. Rein gar nichts. Dafür kein gar zwei nichts. Leere Seiten. Ja, da könnt ihr euch die Werbung hindenken. Einmal für Detektiv Conan, die Manga-Serie, und einmal für Film 17. Ja, und dann ist ja noch... Könnt ihr aus Band 1 ausschneiden und reinkleben. Oh ja, falls ihr da auch... Oder einen Hinweistext kopieren aus dem Conan-Manga und dann da reinkleben. Also zumindest die Werbung hier für den Film hätte ich nochmal reingesetzt. Ja. Ja, Moment mal. Wir wissen ja nicht, ob Kase mit Ema den Deal auch hatte. Auf beide Wände, ne? Ja. Schlau wäre es gewesen, meiner Meinung nach, aber wo kein Geld fließt, kommt auch keine Werbung rein. Nee, leider nicht. Ansonsten, was ich noch sagen kann, ich habe die Bände ja am Stück gelesen und habe auch mal auf die Uhr geschaut. Ich habe ungefähr 95 Minuten gebraucht, um die beiden Bände zu lesen. Also ganz beachtliche Zeit für meine Verhältnisse. Und im Vergleich zum Kinofilm, der geht ja 100 Minuten, 110, 120, ja, irgendwie sowas. 110 rum, ja. 110, also zeitlich nimmt sich das nicht viel, falls da jemand denken sollte, oh, kaufe ich mir jetzt die Anime-Film-Comics oder den Film, was geht schneller? Klare Antwort, beides. Ihr könnt auch den Film laufen lassen und nebenbei den Film-Comic lesen. Ist natürlich... Wenn ihr das wollt. Ja. Könnt ihr euch dann quasi vorlesen lassen. Könnt ihr noch den Audiokommentar dazu anhören, alles drei zusammen. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir noch zu einer abschließenden Bewertung der beiden Bände. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis? Schlecht. Nein. Also ich bin sehr angetan von den beiden Bänden, war ja am Anfang ein bisschen skeptisch, Film 17 auch nicht unbedingt mein Lieblingsfilm ist, sondern eher in die, sag mal, mittlere, untere Kategorie gehört. Mittlere? Ich fand ihn gut, übrigens. Ja, ist mir ja egal, ist ja meine Meinung. demnach war ich sehr skeptisch, bin aber froh, dass EMA diese beiden Anime-Film-Comics rausgebracht hat, auch mit einem Monat Unterschied. Und es las sich doch recht gut und recht flüssig. Der Fall, man konnte immer, was ich persönlich sehr gut fand, nochmal zurückblättern, wenn man irgendwie dachte, oh, habe ich jetzt hier alles richtig verstanden? Und ein bisschen langsamer lesen, wenn es interessanter wurde. Beim Film ist man ja dran gebunden, wie die Schnelligkeit so ist. Wenn es da auf einmal rasant zugeht, dann geht's rasant zu. Hier kann man sich sein eigenes Tempo wählen und schneller und langsamer lesen. Was natürlich auch bei den Action-Szenen ein bisschen verwirrend oder komisch oder schlecht zu lesen war, weil Action-Szenen im Manga sowieso recht schwierig darzustellen sind, finde ich persönlich. Da habe ich immer meine Probleme mit. Also, ja. Also da fällt mir eine Szene ganz besonders ein, als noch bei der Übung sind am Anfang und dann auf einmal, als die Übung ernst wird, im Anime-Film-Comic, habe ich gar nicht gemerkt. Oh, ab jetzt wird es ernst auf einmal. Stimmt, die Musik fehlt. Ja, da war, irgendwann habe ich gemerkt, oh, was ist jetzt los? Als schon alles vorbei war fast. Also im Comic merken ja die Kinder und so, hä, auf einmal ist alles so real. Und ich dachte, hä, nö, alles genau wie im Film. Ja. Falls ihr wisst, was ich meine. Es kam im Anime-Film-Comic nicht rüber. Ab jetzt ist ein echter Ernstfall eingetreten. Nicht bei mir. Wahrscheinlich, weil der Sound und die Musik und alles fehlt und dieses Ganze drumherum, das man ja beim Film hat und hier im Anime-Film-Comic eben nicht. Dafür hat man eben andere Elemente, die da besser zum Vorschein treten. In der Tat, ja. Aber im Endeffekt ist das Erlebnis, würde ich sagen, doch recht ähnlich. Ja, ja, keine Ahnung. Schwer zu sagen, ob ich jetzt den Anime-Film-Comic oder den Film bevorzuge. Die Meinung möchte ich euch überlassen. Ich bin unschlüssig. Aber aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses, also für 16 Euro... den ganzen Film zu bekommen. 15,98 auch gerne. Die 2 Cent schenke ich euch. Ja, grandiose 2 Bände. Ich gebe 5 von 5 Wellen. Super gemacht. Super gemacht, ja. Alles gesagt, ne? Nee, also wirklich, also... ja, ich hatte ja schon am Anfang Kritik geäußert oder Bedenken, sagen wir lieber, Bedenken geäußert, dass ja, wenn man den Film bereits kennt und Abdruck, stimmt, ja, dass da eventuell das schwieriger zu lesen ist, nicht so der Lesefluss da ist, wie bei den 1A. Action-Szenen. Ja. Hat sich aber im Laufe oder ja im Laufe des Lesens oder von Anfang an revidiert bei mir. Gab keine Probleme, es war genauso spannend wie der Film. Einzig allein die Action-Szenen kann man halt, wie gesagt, nicht so besonders gut darstellen beim Abdrucken, zum Beispiel die übertriebenen Sachen jetzt mal dahingestellt, aber der Kampf mit Ran. Ja, der Kampf das, mit Ran. Wirkte im Comic nicht so besonders, oder als Conan den Ball gegen das Geschütz haut, konnte man auch nicht so schön nachvollziehen. Aber im Film wirkte das alles immer noch so übertrieben, was es ja auch ist, und im Anime-Film-Comic wirkte das so, als wäre es ganz normal für mich. Also, als wäre das okay, dass sie da eben auf dem Geländer kämpft, ja, und hier und da. Also im Film war es bewusster, auch dramatischer, aber auch lustiger gemacht. Und spitzer, ja. Ja, wie gesagt, also im Film wirkt das auf mich einfach flüssiger. Auch was ich vermisst habe, war, als die Stelle kam, wo Ran dann ins Wasser fiel, hat man im Comic gar nicht so deutlich wahrgenommen, weil sie ja, nee, dann wirklich nur da zu sehen war, im Prinzip in Vollbild, sage ich mal, aber so dieser entscheidende Punkt, wo sie ins Wasser platscht, das hat man nicht gesehen. Und stimmt. Im Film aber auch nicht. Ja, aber im Film, das Bild ist weiß geworden und dann... Aber im Film hat man so ein bisschen gesehen, wie sie gefallen ist. Gut, ja. Ja, und die Dramatik war auch irgendwie mehr deutlich, denn, also deutlicher, denn im Anime-Film-Comic haben die Detective Boys irgendwie ein paar Mal nebenbei gefragt, ja, wo ist Ran denn eigentlich? Das habe ich irgendwie so halbwegs überlesen, sage ich mal, weil ich dachte, das tut nichts zur Sache. Wusste es natürlich eigentlich schon. Naja, und im Film, da weißt du eben, wenn dann die Detective Boys fragen und dann kommt diese dramatische Musik und dann, wo ist denn Ran? Dann ist ja schon klar, ja, Ran ist irgendwie weg, verschollen, ertrunken, was auch immer. Und dann fragen die im Anime-Film-Comic irgendwie nebensächlich, ja, wo ist denn eigentlich Ran? Ja, weg. Ja. Macht ja nichts. Ja, ansonsten noch kurz angemerkt, was mir halt vorne bei der Einleitung nicht so ganz gefallen hat, waren teilweise halt diese schräg gedruckten Sachen da so zwischendurch. Das finde ich ist ein bisschen zu viel. Bei den Bildern hat's gepasst, aber so dieses ganz schräg gedruckte, höchste Alarmstufe und der Zerstörer geht als Schild Japans und so, das finde ich ein bisschen zu viel. Und wenn man sich links in den Namensboxen die Namen anschaut, die sind auch ein bisschen, ja, versetzt oder unleserlich, ja, ein bisschen schwer zu lesen. Ja, ansonsten alles schön. Auch das Ende war Im Manga fand ich gut nachvollziehbar umgesetzt, wirkte natürlich im Film besser wegen der Musik und so, aber auch hier war es trotzdem spannend. Ja, die Kritik mit den japanischen Schriftzeichen, da kann man nichts dran ändern. Ist halt eine Geldsache, muss man sich dran gewöhnen. Wenn sie weg wären, würde ich es deutlich besser finden. Du auch, ne? Wenn da nur Schrapp, Schrapp steht und nicht da drüben. Schrapp, Schrapp. Ja, beim Hubschrauber habe ich hier gerade Schrapp, Schrapp. Und ja, Schrapp, Schrapp. Da drüber hast du dann, keine Ahnung, zu Misha oder so. Ist manchmal ein bisschen zu viel Zeichen, aber wie gesagt, kann man verstehen, wenn das enorm viel Geld kostet, die wegzumachen, dann kann man es verschmerzen. Und ja, vom Preis her 8 Euro aufgerundet für 2 Bände, also 16 insgesamt. Dafür hat man den ganzen Film, also ja, auf jeden Fall eine Empfehlung wert, wenn man sich auch nicht unbedingt den Film kaufen möchte, aber trotzdem wissen will, wie es so im Film passiert. Man kann nicht alles ganz nachvollziehen, also ein bisschen durch die Musik und die bewegten Bilder ist der Film noch meiner Meinung nach ein Stückchen besser, aber der Filmcomic ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung wert. Und wer nicht ganz so viel Geld hat oder vielleicht bevor er sich den Film kaufen will, erstmal die Story wissen will, der ist mit den Filmcomics auf jeden Fall sehr gut beraten und kann die sich ohne Probleme zulegen. Gerne auch über den Wikishop. Ja, aber wer ein echtes Geldproblem hat, der geht für Anime und Demand online und kauft sich den Film oder leiht ihn sich aus für 2 Euro oder 3 Euro maximal, dann hat er natürlich den vollen Film gesehen, ohne große finanzielle Sprünge gemacht zu haben. Ja gut, das geht natürlich auch, allerdings musst du dabei ja auch immer Internet haben. Das ist richtig, den Filmcomic kannst du überall lesen, in der Bahn, auf das ist ein Vorteil, Arbeit, mal in der Pause. Okay, eine Pause. Alles klar. Beim Sport mal immer vor dem großen Spiel oder so, also immer mal beim Warten an der Bushaltestelle auf der Schiff. Beim Sport vom großen Spiel, da müssen wir noch den 16. Film machen als Anime-Film-Comic. Ja, würde sich lohnen beim Sport. Die kommen ja je nachdem, wie sich die Bände verkaufen, hat ja Ema schon gesagt. Und so oft betont. Ja. Ja. Ich bin ja sowieso ein bisschen skeptisch, welche Zielgruppe man denn mit den Bänden ansprechen will. Also einerseits natürlich die Detective Conan Hardcore-Fans, uns, sage ich mal. Aber mit dem geringen Preis, 8 Euro für eine Vollfarbe, geht man natürlich auch auf die normalen Fans irgendwo, sage ich mal, und will da eine größere Zielgruppe abgreifen. Ob das denn so erfolgreich ist, ist dann die andere Frage. Ich bin skeptisch, aber bin natürlich auch frohen Mutes und hoffe, dass es klappt. Also ich denke mal auf jeden Fall, weil wie gesagt, für das, was man für den Preis geboten bekommt, es ist viel. Um nochmal den Abschluss meiner Bewertung zu machen, auch volle 5 von 5 Anker. Juhu! Na ja, also 5 möchte ich ungern vergeben. Was? Weil ich ja die Kritikpunkte auch genannt habe und die trotz des enorm guten Preises ja immer noch vorhanden sind. Ja, aber man kann auch mit Kritik volle Punktzahl geben. Habe ich auch gemacht. Ich auch. Na gut, 5 von 5. Ran Moris, die ertrunken sind. Oder auch nicht, erfahrt in Band 2. Nur Band 2 kaufen jetzt, ne? Um es rauszufinden. Ja. Wichtig ist, der Preis ist gut. Sowohl für Film als auch für Anime-Film-Comics. Ihr entscheidet. Ja. Oder kauft beides, wenn ihr nicht Ultra-Fan seid. Naja, also ich finde, man kann auch als, ich sag mal, normaler Fan, der jetzt den Film, also als Fan findet man ja die Filme immer in gewisser Weise gut oder okay oder sind ja immer was Besonderes. Und wenn man das mal in einer anderen Variante lesen möchte, mit seiner eigenen Geschwindigkeit und selber mal durchgehen möchte, den Fall, vor allem den Fall, stärker nachvollziehen möchte, als es im Film der Fall ist, da wird ja immer wenig Wert auf den Fall, sondern stark auf die Action gelegt. Wer mal den Fall ein bisschen stärker im Vordergrund haben möchte und sein eigenes Tempo anlegen möchte, der ist mit dem Filmcomic sehr gut beraten. Und ich denke auch, wenn man nur Band 1 gelesen hat, ist schon klar, ob man damit zurechtkommt oder nicht. Also der Band 2 hat jetzt für mich keine großartige Neuerung geboten, sondern war einfach nur die konsequente Fortführung des ersten Bandes. Und wenn man da Band 1 hat, dann weiß man... Konsequent, inkonsequent, ne? Ja. Wenn man Band 1 hat, weiß man, ob einem die Anime-Film-Comics gefallen oder nicht. Und weiß dann, ob man sich Band 2 kauft. Und auch den Scharfschützen aus einer anderen Dimension, 1 und 2, der ja auch kommt. oder ob man sich da lieber doch wieder nur auf den Film besinnt. Finde ich jedenfalls eine gute Alternative, gerade weil ich auch öfter schon im Forum oder bei Kommentaren gelesen habe, dass halt viele nicht unbedingt das Geld haben, sich alle Filme zuzulegen. Wir haben ja mittlerweile schon eine ordentliche Anzahl und das geht schon ganz schön ins Geld, wenn man sich alle zulegen möchte. Und ja, wie gesagt, da hat man mit den Comics eine gute, günstigere Alternative geschaffen. Vor allem wirklich gut. Ja, gut. Und dann sind wir auch schon am Ende dieses heutigen Podcasts angekommen zu Detektiv auf hoher See 1 und 2. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich verweise noch auf unsere Kontaktmöglichkeiten conanwiki.org, unser Wiki mit allen Informationen über Detektiv Conan, conanforum.org, unser Forum zum Diskutieren über diesen Band oder die beiden Bände, den Film und vieles mehr. Conannews.org, unsere Anlaufstelle für aktuelle Informationen. Wir sind zu finden auf facebook.com/Conannews, twitter.com/Conannews, youtube.com/Conannews, instagram.com/Conannews und wir sind auf iTunes zu finden. Dort könnt ihr uns kostenlos abonnieren und bewerten. Dort sind wir als Conancast zu finden. Das war's dann hoffentlich. Ich sage tschüss, bleibt sicher und bis zum nächsten Mal. Jo, auf jeden Fall viel Spaß mit den Comics, mit dem Film. Und wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Von mir ebenfalls, tschollö und ei ei. Huhu. Geht das nicht lauter? Ei ei. Ei ei, sagt dann. Oh. Das ist ja zu blöd, ja? Tschüss. Ei, ei, Chan. Ja, das wäre so toll. Weißt du noch, Kevin, damals, wo du vorgeschlagen hast, wenn Ei auf dem Schiff Ei, Ei sagt? Hast du gesagt, hättest du dir gewünscht? Ehrlich? Das wäre echt voll geil gewesen, ja? Ei, ei. Jetzt, wo ich dran denke, war das wirklich ich? Ich bin ja echt genial. Ja.